Du hast es gesehen, stimmt's? Will Pete von Billy wissen. Gib's zu. Ich hab gar nichts gesehen, sagt Billy durch seine Tränen, flennt wie ein Baby und kann nichts dagegen tun. Ein blauer Sneaker. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch die Wahrheit spricht, sagt Pete. Er verwuschelt dem Jungen das Haar und lacht. Galen kommt zurück und steckt sich weitere gefaltete Scheine in die Tasche. Er lässt Mary los. Jetzt klammert sich das Mädchen wieder an seine Mutter. Corinne wirkt benommen. Großpapa verschwendet keine Zeit damit, seine Familie anzusehen. Er beobachtet, wie Galen zu Pete zurückkehrt, will wissen, was zwischen den beiden abläuft. Und er sieht ziemlich genau, was er erwartet hat. Es wäre dämlich, sich was anderes vorzumachen. Sie können den Buick nehmen und die Familie Brown zurücklassen, oder sie können den Buick nehmen und die Familie Brown umbringen. Wenn sie gefasst werden, landen die beiden sowieso lebenslänglich im Knast, egal was sie alles angestellt haben. Es gibt noch mehr, sagt Großpapa. Was soll das heißen? Fragt Galen. Er ist der Redner. Sein Verbrecherkumpel scheint eher einer von der Sorte stiller Dicker zu sein. Mehr Geld. Eine ganze Menge mehr. Ich geb's euch, wenn ihr uns in Ruhe lasst. Nehmt einfach den Wagen und lasst uns in Ruhe. Wie viel mehr? Fragt Galen. Bin mir da nicht ganz sicher, aber es müssen locker 3 Mille sein. Ist in meiner Reisetasche. Warum sollte so ein alter Knacker wie du mit 3000 und ein paar Zerquetschen durch die Pampa fahren? Wegen meiner Schwester Nan. Wir fahren rauf nach Derry, um sie zu besuchen, bevor sie stirbt. Wird nicht mehr lange dauern, wenn's nicht schon passiert ist. Sie hat Krebs. Überall. Pete hat seine Tasche abgestellt. Er reibt 2 Finger aneinander und sagt, das hier ist die kleinste Violine der Welt und die spielt »Du brichst mir das scheiße Herz«. Großpapa beachtet ihn nicht. Ich habe den Großteil von meiner Sozialversicherung flüssig gemacht, um die Beerdigung bezahlen zu können. Nan hat so gut wie nichts, und wenn man bar zahlt, geben sie einem Rabatt. Er tätschelt Billys Schulter. Was hat der Junge hier alles im Internet für mich herausgefunden? Billy hat nichts dergleichen getan, doch abgesehen von einem tiefen Schluchzer hält er den Mund. Er wünscht sich, er und Mary wären nie rauf zum Slide-In gegangen, und als er seinen Vater mit verschwommenen Augen ansieht, verspürt er eine Welle von grellem Hass. Alles nur deine Schuld, Dad, denkt er. Du hast das Auto in den Graben gefahren und die Männer haben unser Geld gestohlen, und jetzt werden sie uns umbringen. Großpapa weiß das, das sehe ich genau. »Wo ist deine Reisetasche?« fragt Galen. »Hinten beim restlichen Gepäck.« »Hol sie.« Großpapa geht zum Buick. Als er den Kofferraumdeckel hebt, ächzt er. Das liegt an seinem Rücken, der kurz davor ist, sich zu verkrampfen. Als erstes macht der Rücken schlapp, zuletzt der Pimmel, und alles andere irgendwann dazwischen, hat sein eigener Vater immer gesagt. Die Tasche ist genau wie die von Pete oben mit einem Reißverschluss, nur dass sie länger ist. Weniger wie eine Bowlingtasche, sondern eher wie eine Sporttasche. Er öffnet den Reißverschluss und zieht die Tasche auf. »Da ist doch keine Kanone drin, Opa, oder?« fragt Galen. »Nein, nein. Sowas ist nur was für Jungs wie euch, aber sieh dir das an.« Großpapa holt einen zerschrammten alten Softball-Handschuh heraus. »Die Schwester, von der ich euch erzählt habe, das war ihrer. Ich habe ihn mitgebracht, damit sie ihn nochmal ansehen kann, falls sie nicht schon von uns gegangen ist oder im Koma liegt. Sie hat ihn bei der Women's World Series getragen, drüben in Okie City.« Softball, ihr wisst schon, war Shortstop. Vor dem Zweiten Weltkrieg kaum zu glauben. Und seht euch das an. Er dreht den Handschuh um. Opa, bei allem Respekt, sagt Galen, das ist mir alles scheißegal. Ja, ja, aber hier auf der Rückseite, insistiert Großpapa. Seht ihr das? Signiert von Dom DiMaggio, dem kleinen Bruder vom großen Jolton Joe, alles klar? Er wirft den Handschuh beiseite und wühlt wieder in der Tasche. »Ich habe ungefähr 200 Baseballkarten hier drin, manche signiert und viel Geld wert.« Pete packt Billy am Arm und verdreht ihn. Billy schreit auf. »Nicht!« brüllt Corinne ihn an. »Tun Sie meinem Jungen nicht weh!« »Dein Junge ist schuld, dass ihr hier jetzt in der Scheiße steckt,« sagt Pete, der neugierige Balk. Dann zu Großpapa. »Wir wollen keine verfickten Baseballkarten.«